Hey, wir sind ein super Filmstudio und wenn ihr Wünsche habt, dann sagt es uns einfach. Mach denselben Film nochmal! Denselben Film nochmal, okay, los geht's! Ja, jetzt hat es letzte Woche doch nicht geklappt mit dem Podcasten. Es ist gerade ziemlich viel. Ich bin ein bisschen überarbeitet. Ich will nicht sagen, ich gehe auf dem Zahnfleisch, das wäre übertrieben, aber... Das ist Folge 36 vom High Alarm Podcast. Wir sind wieder am Start mit einer Fortsetzung, die keine ist. Und wie immer sind wir Benny, die bewusstseinserweiternde Droge der High-Podcast-Szene. Und natürlich Jörn, die künstliche Intelligenz der deutschen High-Podcast-Szene. Hallo! Und jetzt geht's los! Zimmer ist schon fertig. Also wir haben erzählt, wir kriegen eine Gastschülerin aus den USA. Oh, meins geht wir nicht. Zimmer haben sehr wir gut. So weit Prost. Eingerichtet, dass wir nur noch die Matratze brauchen. Dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer wird es aufgefallen sein. Wir haben mal wieder unseren Zyklus vernachlässigt. Ja. Das hat mein Bruder mir gestern schon gesteckt. Oder heute eigentlich. Ich sag, der gute Zyklus musste der Qualität weichen, denn ich bin mal wieder bei Jörn zu Hause. Ja, und das macht das Ganze ja besser. Und tatsächlich haben wir ja unseren Zyklus sogar verkürzt, weil die letzte Folge so spät rausgekommen ist, so also fast eine Woche später als üblich, ist das gar nicht so schlimm, dass diese Folge jetzt am 22. oder 23. erscheint. Wer weiß, wann sie erscheint, ja, genau. Weil wir dann ja nur ungefähr 3 Wochen dazwischen gelegen haben. Genau, richtig. Und also wir haben ja letztes Mal schon erörtert, dass es ja eigentlich wahrscheinlich, wenn wir es nicht andauernd sagen würden, keiner weiß, dass es eigentlich am 20. Also, weil es ja auch total das random Datum ist. Genau, Details an der Stelle. Ein bisschen Hausmeisterei, das ist tatsächlich unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Im August gibt es keine Folge von uns, aber dafür dann wieder im September und dann müssen wir uns auch so ein bisschen entscheiden, welchen Film wir machen wollen, nämlich entweder The Meg, auf den uns unfassbar viele Leute hinweisen, immer wenn jemand ins Kino geht und sagt, hey, ich habe da einen super geilen Trailer gesehen, das ist bestimmt was für euch. Und der andere ist dann ja der letzte Sharknado, der auch anläuft, der wirklich letzte. Wir haben nämlich gerade eben noch mit Jörns Frau noch darüber gesprochen, als wir darüber philosophierten, dass so uns langsam die Filme ausgehen, dann sagte sie, aber Sharknado gibt's ja immer. Nee, das ist der letzte. Genau, da war sie ganz fassungslos. Das ist ja so, wie bei Spaceballs, als dieser Nachrichtensprecher sagt, und hier die Kinocharts von Rocky 5. 1000. Das ist im Prinzip genau der, der gleiche Modus. Übrigens hatte ich in Sachen Tonfall, weil es mir gerade einfach passt, überhaupt nicht hier rein, aber es ist super geil. Ich hatte neulich einen Termin auf dem Elbdeich von Brunsbüttel. Ach du, was das? Und bin also da hingefahren und vor mir machte jemand das Tor auf zu der Deichüberfahrt, fuhr durch und ist so, geil, fährst du direkt hinterher und fahr und dann bleibt er oben auf der Deichkrone stehen. Fährt so ein bisschen nach rechts und ich fahre neben ihn, mache das Fenster runter. Ich sage, moin, ich habe hier einen Termin, da und da soll ich hin. Ja, sagt er, fährst einfach immer geradeaus, dann kommst du genau drauf zu. Ich fahre nochmal runter und mache das Tor zu, sonst hauen die Schafe ab. Oh. Mit so einem Tonfall von, du scheiß Vollidiot, hättest das Tor zumachen müssen. Ja. Unangenehm. Und du, tschüss, danke. Ich sage, ja Mensch. Sorry. Ups. Nie wieder gesehen. Ja. Und dann nachher war er auch bei dem Termin. So. Ja, ja, also er hatte nichts mit mir zu tun. Der stand da einfach nur rum, weil er da gearbeitet hat, aber peinlich war es halt doch. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Genau. Wir haben unfassbar viel Feedback bekommen seit der letzten Folge. So ist es. Unter anderem auch bei Facebook. Bei Facebook weniger als bei Twitter, aber immerhin, er hat uns Sven angeschrieben, mal wieder. Hallo Sven. Und zwar hat er uns darauf hingewiesen, dass sich die Experten von Schläferz, auch dahin liebe Grüße, sich Atomic Shark vorgenommen haben. Und er sagt ganz zu Recht, wenn ich eure Liste richtig überflogen bzw. durchschwommen habe, dann scheint der bei euch noch nicht besprochen worden zu sein. Vielleicht ein guter Anlass, um die High-Film-Freunde gut vorzubereiten. Ich bin ganz ehrlich, diese Nachfrage habe ich nicht ganz verstanden, aber ich denke mal, er will davon wissen, ob wir den auf unserer Liste haben. Theoretisch habe ich ihm auch schon geantwortet, ja, an sich natürlich schon. Ja. Problem, es gibt den einfach nicht auf Deutsch. Und jetzt frage ich mich, ich habe es natürlich nicht gesehen, war der bei Schläferz auf Deutsch? Keine Ahnung. Oder machen sie das noch? Oder gucken sie den auf Englisch? Ich glaube, ich habe gerade die Frage verstanden. Wenn wir den Film schon mal besprechen würden, dann wäre das eine gute Vorbereitung auf Schläferz. Ah, also heißt, es ist eine Ankündigung gewesen, ja, dass sie das machen. Scheint so, ja. Also ich habe den Link nicht angeklickt. Ja, kennt man ja. 50, je nachdem. Aber wir sind da hinterher, also wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben jetzt ja irgendwie an die 50 Hai-Filme hinter uns und auch wenn die Frage, gibt es überhaupt so viele Hai-Filme, immer ja lautet, es wird doch tatsächlich langsam etwas eng. Ja, es kommt nicht wahnsinnig viel nach, also es scheint so ein bisschen, als wäre der Hai-Film-Trend abgeflaut. Wir hatten ja eine Zeit lang, wo es auch richtig viel gab, was von den Shark Week Sci-Fi-Produktionen so auf den deutschen Markt geschwemmt ist. Das wird immer weniger. Also Trailer Park Shark zum Beispiel lief auf Deutsch bei Sci-Fi Deutschland, ist aber nicht irgendwie veröffentlicht worden danach. Und dann haben wir eben keine Chance ranzukommen. Wir können nicht den ganzen Film nachsprechen und dann selber gucken. Also vielleicht gibt es noch so einen Mittelweg. Irgendwie sowas, ja. Aber dann müssten wir jetzt ein Sci-Fi-Abo abschließen und dann warten, bis er das nächste Mal gesendet wird. Das ist auch alles sehr, sehr kompliziert. Weil das ist ja nicht so, dass einer bei Pirate Bay sagt, ach, ich habe hier bei Sci-Fi die ganzen Hai-Filme auf Deutsch aufgenommen, ladet euch die mal runter. Ja. Das ist halt nicht so, dafür ist es zu nischig. Ne? Jeden anderen Film, den es dann auch auf DVD gibt, den könnte man sich ja irgendwie noch illegal ziehen. Nicht, dass wir das machen würden, um Gottes Willen, allen sei davon abgeraten. Aber wir haben halt keine Möglichkeit, auch keine technische Möglichkeit, uns diesen Film dann entsprechend anzugucken, wenn wir nicht gerade morgens um 5 bei Sci-Fi sind. Ja, und wer ist das schon? Also, weiß ich auch nicht, für wen ich diese Liste immer mache. Also muss ich... Genau. Es gab noch eine Menge Twitter-Feedback, zum Beispiel von Tobias Migge, der uns das retweetet hat, eine großartige Hai-Taucherbrille und die Frage, warum es das nur für Kinder gibt, die ist sensationell. Sowas möchte ich ja auch haben, und zwar dringend. Dann hat jemand gefragt, ob Wireshark.org ein nützliches Netzwerktool ist oder ein Filmtitel für uns. Großartig. Wir haben Dotti hat uns einen Gruß aus Warnemünde geschickt über Twitter, ein Foto von einer Fischbude, wo ein Hai oben dran hing. Lecker. Dann haben wir, was hier denn noch? Und sowas ist genau, das, diese Shark Attack Bowl, dann war das Feedback schon älter, weil diese Shark Attack Bowl, das ist ja von Yada Blinks, das haben wir letztes Mal besprochen. Das ist Shark News, das muss ich gleich noch daran denken. Dann war ein Hai auf Mallorca oder in der Nähe von Mallorca gesehen worden, ist auch Shark News. Da haben wir unheimlich viel Antickerung bekommen, als der Hai im Alle war. Ja. Junge. Ja. Auf der einen Seite gestellt. Da gab es auch auf Facebook noch Verlinkungen, aber das ist ja dann nicht erwähnt worden. Wir wurden gebeten, uns mit dem Popo wackelnden Tobi-Hai auseinanderzusetzen, der vermehrt seit einem Video von Kack und Sach auftritt. Das hast du verfolgt. Ja, tatsächlich. Sie haben ja letztens ihre Geburtstagsfolge, irgendwie 2 Jahre oder sowas, gemacht und das haben sie live gestreamt. Spaß gemacht hat. Und wie wir ja aus der Mash-Up-Folge bereits wissen, nimmt Tobi ja immer im Hai-Kostüm auf. Also er hat halt immer das Hiding an. Und logischerweise konnten die Leute das dann auch endlich mal beim Stream sehen, wie er dann aussieht, wenn er, also in seiner natürlichen Umgebung sozusagen. Genau. Und das Besondere an der Aufnahme war nun, dass er dann nachher noch einen kleinen Tanz hingelegt hat in seinem Outfit. Von dem bescheuert. Ja, genau. Sehr lohnenswert. Das ist, glaube ich, noch auf YouTube auch nachzuschauen. Das kann man sich nochmal angucken. Den ganzen Stream von der Geburtstagsfolge. Und sie haben auch den Hai-Popo-Wackeltanz rausgeschnitten und extra. Ja, der ist nochmal extra, genau. Und ich habe also kurz in diesen Stream reingeschaut, als es gerade anfing, und habe den Jungs dann noch eine Nachricht geschrieben, die sie dann tatsächlich direkt auch in dem Stream vorgelesen haben, was auch ganz witzig war, weil sie den nur, also sie haben da was rausgeschnitten, sag ich mal, und das hat sehr zur Erheiterung meinerseits beigetragen. Also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an unsere Freunde aus Hamburg-Barmbek. Ja. Das war sehr witzig. Und was uns auch immer wieder erreicht, und das ist sehr, sehr geil, sind Comics, die irgendwas mit Haien zu tun haben. Hier zum Beispiel hat uns E-Tomic geschrieben, und zwar von Ollis Cartoons hat er was gefunden, ein Hai, der durch so eine rötliche, kreisförmige Wolke schwimmt und denkt, entweder verarscht mich da jemand oder ich habe Nasenbluten. Aber du hast doch auch selber so viele, du abonnierst doch noch so einen Comic-Kanal auf Twitter, der ist auch so genial. Da bin ich ein riesen Fan von, muss ja gerade gucken, wie der heißt. The Life of Sharks. Genau. Und der unbedingte Folge macht fantastische fantastische Comics, die irgendwie was mit Haien zu tun haben. Und mein Lieblingsding davon ist eigentlich, wo zwei Haie aus dem Kino rausschwimmen und da gab es den Film Humanado. Und der eine sagt, das war echt gut. Und der andere antwortet, wirklich Veronica, zeig mir eine Szene, wo zwei Haie über was anderes gesprochen haben, als einen Menschen zu fressen. Ist es auch, wie ist der Twitter-Tag? The Life of Sharks. Ich verlinke das in den Shownotes. Es ist sehr großartig. Und dann wollte ich noch hier über, es gab diverse Wolken, die wie Haie aussehen. Von Ralf Rute gab es auch noch einen Comic, das uns jemand weitergetwittert hat, wo zwei Möwen einen Hai aus dem Wasser heben und an den Strand tragen und die Frau fragt ihren Mann, hast du schon wieder die Möwen geärgert? Und er liegt da so hihihi und weiß gar nicht, was ihm droht. Also ganz fantastisch. Wir werden ein paar ausgewählte Feedback-Tweets werden wir euch zur Verfügung stellen, damit ihr euch da genauso dran freuen könnt wie wir. Wir finden das total geil, wie viel da passiert. Herrlich. Also das ist wirklich richtig schön, das zu beobachten. Andauernd brummt das Handy so. Und seien es auch nur Kleinigkeiten, so wo andere Accounts über irgendwas reden und plötzlich so, sicher, dass das nicht der Hai-Alarm-Podcast war, so was völlig aus dem Zusammenhang gezogen ist, irgendwas mit Hai. Und genau. Und werden wir direkt da zur Rate gezogen als Experten. Ganz fantastisch. Und dann kommen ja teilweise noch so Leute, die dann durch so eine Verlegung sagen, es gibt einen Podcast über Hai-Filme. Genau, was ist hier los? Wissen das immer noch nicht alle? Was ist da los? Nee, es wissen noch nicht alle. Ah, herrlich. Ja, dann wären wir auch schon bei unserem Film für heute. Ja, wir haben uns eben zusammen die sogenannte Fortsetzung von Deep Blue Sea aus dem letzten Monat angeguckt, die da heißt Deep Blue Sea 2. Und mein erster Gedanke, als ich den Trailer heute mir nochmal angeguckt habe, war, oh, das ist der gleiche Film. Und tatsächlich, man möchte meinen, ja, also versprochen, wir haben nicht die Tonaufnahmen vom letzten Monat genommen, aber wir hätten es tun können. Wir hätten es tun können, auf jeden Fall. Gut, ich fange an mit dem Klappentext, der sehr klein geschrieben ist. Vor 19 Jahren führte das Aquatica-Projekt Experimente an genetisch veränderten Haien durch, um einen bahnbrechenden Wirkstoff gegen Alzheimer zu finden. Kurz vor dem Durchbruch kam es jedoch zu einer schrecklichen Katastrophe, die das Projekt abrupt beendete. Der Pharma-Millionär Carl Durant ist jedoch fest entschlossen, die Forschungsarbeit des unterseeischen Labors wieder aufzunehmen. Durant engagiert den ehemaligen Navy SEAL Trent Slater sowie den Wissenschaftler Daniel und Leslie Kim und hofft, die auf die Haie spezialisierte Naturschützerin Misty Calhoun ebenfalls ins Team holen zu können. Als Calhoun jedoch erfährt, dass in der Anlage unberechenbare und hochaggressive Bullenhaie, die gefährlichsten Killer des Ozeans, eingesetzt werden, ist sie extrem beunruhigt. Schon bald werden die drogenmanipulierten Haie, angeführt von Alpha Hai Bella, immer intelligenter, schneller und viel, viel tödlicher. Macht euch bereit für einen gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod. Wie unheimlich lang war dieser Text. Unfassbar. Unfassbar. Ja, der musste da drauf passen, auf diese klitzekleine Blu-ray-Hülle. Ja, stimmt, das ist echt ein Problem. Ja. Alte Menschen, die Deep Blue Sea 2 sehen wollen, und einen Blu-ray-Player haben, die brauchen eine Lupe. Ja, zum Glück bin ich ganz gut im Sachen vorlesen. Ja, stimmt. Ich hoffe, dass ich auch gut im Sachen vorlesen bin, weil ich habe hier nur meine handgeschriebenen Notizen. Und wie das immer so ist, wenn man mit der Hand mitschreibt, so richtig gut lesen kann man das alles nicht. Na dann, viel Glück. Probieren wir es mal. Also, der Film eröffnet auf so einem kleinen Fischerbötchen mit zwei Typen drauf. Die machen illegalerweise Jagd auf Haiflossen, die sie dann irgendwie gewinnbringend verscherbeln. Was für Arschlöcher. Da kommt so ein Funkspruch übers Radio, dass wenn man irgendwie in einer bestimmten Zone sich aufhält, man da doch am besten verschwinden sollte, man sei in Gefahr. Das wird ignoriert und dann werden die beiden auch schon von einem ziemlich heftigen Hai, beziehungsweise genauer gesagt mehreren ziemlich heftigen Hai attackiert. Spoiler, hier gibt's kein Happy End. Noch im Intro erfahren wir, die Tiere sind in irgendeiner Form manipuliert. Da kommt so ein Mann auf dem Boot und kann sie mittels eines so einen Piepers, so einen kleinen Drücker, navigieren. Die schwimmen dann einfach woanders hin. Der Typ mit dem Pieper heißt Trent. Er und die Haie fahren, nachdem er den Pieper aktiviert hat, zu so einer Art Station, die ganz unauffällig aussieht, wo er seinem Kumpel Aaron erzählt, dass die Tiere offenbar nachts ausgebrochen sind und dass er das nun nicht so cool fand. Vor 10, zu Ende in einer weiteren Szene ist Dr. Misty Calhoun, Calhoun zu sehen. Sie ist eine Dozentin an so einer Art Uni und erzählt ihren Studenten über die Dringlichkeit, Haie zu schützen, weil die eigentlich alle ganz cool sind. Abgesehen von Bullenhaien. Die sind ein bisschen aggressiver, aber sonst sind Haie eigentlich ganz friedlich. Außer die verdammten Bullenhaie. Fiesen Bullen. Misty wird direkt nach der Vorlesung von einem Vertreter eines Pharmaunternehmens eingeladen, auf ihre Unterwasserstation mitzukommen. Und wir ahnen schon, dass dieselbe Station, wo eben auch Tramp mit den Haien hingefahren ist. Da die Vergütung sehr gut ist, macht sie das mit, auch wenn sie das eigentlich gar nicht so cool findet. Und sie beschließt sich, den Deal einzugehen und da mal mit hinzufahren. Währenddessen ist auf der Station, die unter der Wasseroberfläche deutlich größer ist als über der Wasseroberfläche, denn oben ist ja nur so eine kleine Hütte und so ein Benzintank und so ein Wasser. So ein Bootsanleger. Und unten drunter sieht das also aus wie das übelste Aquarium. Wie eine Stadt eigentlich. Ja, und echt, wirklich. Für 4 Mitarbeiter wahrscheinlich. Genau. Jeweils finden sie da alle raus, dass die Haie entkommen sind. Ich habe dann nur gesagt, wir sprechen. Und zwar sind die nämlich eigentlich so also eingetunnelt in so einem elektrischen Zaun und die elektrischen Signale halten sie davon ab, wegzuschwimmen, aber die haben sich wohl einen Tunnel unter den elektrischen Zäunen da gegraben und konnten so deswegen entkommen. Misty hat also das Angebot angenommen und trifft am Steg, wo sie abfahren, auf die mitreisenden Biologen Daniel und Leslie Kim. Als sie bei der Station angekommen sind, wurden gerade die Reichweiten des Stromnetzes vergrößert. Unten in der Station kommt der Chef, der Herr Durant, wie heißt er mal Vornamen? Ist auch egal. Der Durant, ich sag mal nur der Durant. Karl Durant und stellt sich erst einmal vor. Willkommen, willkommen! Und Sie kennen bereits unsere Testsubjekte. Wie viele halten Sie hier? Es sind 5 inklusive Bella. Ich bin Karl Durant und Sie sind bestimmt nicht interessiert an Smalltalk. Können Sie mir erklären, was Sie hier mit diesen Tieren, wie nennen Sie sie eben noch, Testsubjekte? Verdammt wichtige Testsubjekte. Haie sind keine Laborratten. Ich sehe schon, Sie brennen für die Haie. Katerin Mr. Durant muss auf jeden Fall Überzeugungsarbeit leisten 35 Sekunden und möchte die Funktion oder seine Manipulierfunktion, seine Fernsteuerfunktion der Haie einmal demonstrieren und dafür gehen sie oben zur Oberfläche der also drehen kann ich inzwischen Station ich und da schmeißt er erstmal Aaron ins Wasser. Aaron schwimmt um sein Leben und die Haie kommen auf ihn zu und kurz vor Ende, als auch schon Misty im Wasser war und ihn retten wollte, drückt der Mann auf seine Fernbedienung und die Haie schwimmen einfach davon. Misty ist trotzdem skeptisch. Aaron und Trent ehrlich gesagt auch. Wo wir sonst, Durant pfeift sich in einer Pause so eine Art Zaubertrank rein. Und wird irgendwie high, das scheint so eine Art Droge zu sein. Als er von dem Ausbruch des letzten Tages erfährt, wo die Haie ausgebrochen sind, findet er das sogar gut, weil er sagt, die Haie, die werden immer schlauer und das ist genau sein Ziel. Er will, dass sie immer intelligenter werden. Er führt auf jeden Fall irgendwas im Schilde und hat ganz komische Geheimnisse. Aber es ist viel, viel besser. Auch Leslie ist nicht so angetan von der ganzen Geschichte, aber Daniel findet alles total super. Während er High-Gummi-Count in der Küche rumsitzt, erzählt also hier an seiner Frau ein klitzekleines Geheimnis. Eine Sache muss ich dir gestehen. Was denn? Ich arbeite für Durant schon in der Entwicklung seiner Trägermoleküle. Ich habe sie verkleinert und ihre Wirkung auf die DNA zu beschleunigen. Und einige von deiner Forschung hat er auch schon von mir erhalten. Das glaube ich einfach nicht. Und wie lange schon? Oh, 7 Monate. So lange erzählst du mir schon irgendwelche Lügen? Da ist also auch nicht alles ganz im Reinen. Hatten wir auch keine Nacht, die kälter war als 20. Als nächstes wird das große Schwimmbecken präsentiert, welches wir dann doch schon irgendwie aus dem ersten Film kennen. Durant verrät, warum er die ganzen Leute eingeladen hat. Zu Leslie und Daniel sagt er, Smart Drugs. Die beiden haben also irgendwelche Drogen, die das Denkvermögen steigern und die Konzentration erhöhen, entwickelt. Und gepaart mit seiner eigenen Modifizierung werden die Haie irgendwie noch super intelligent. Also irgendwie kann er seine Intelligenz steigern und dafür hat er eben sich diese Biologen rangeholt. Das Hai-Muttertier Bella wird in den Pool gehoben, nachdem es örtlich betäubt wurde, um zu demonstrieren, wie sie in der Station arbeiten. Heißt, sie wollen dann da so einen Abstrich aus dem Mund entnehmen. Und vorher kommt noch ein wunderschöner Monolog von Durant über die künstliche Intelligenz, die ja immer größer wird. bin ich dahin gegangen. Und dass der Mensch immer mehr von der KI überlaufen wird. Deswegen will er dagegen anarbeiten und Durant will auf seine Methode die Menschheit schlauer machen. Und dafür möchte, und das, um das zu testen, probiert er das Ganze an Haien aus. Misty hat damit allerdings ihre Probleme. Sehen Sie sich als Retter der ganzen Menschheit? Sie haben eindeutig einen Gottkomplex. Wenn ich erfolgreich sein sollte, können wir allesamt Götter sein. Oder Monster. Oben an der Oberfläche schubst ein Hai das Boot, was da noch lag, gegen den Generator. Etwas Strom fällt aus und oben laufen auch einige Benzinfässer aus. Endlich erfahren wir auch, warum Misty überhaupt da ist. Der Mutterhai verhält sich nämlich komisch. Und nicht nur so komisch, weil er ein bisschen intelligenter ist, sondern irgendwie anders komisch, finden die Leute. Sie weiß sofort, das Tier ist schwanger. Damit hat keiner gerechnet. Seit die Gruppe Wissenschaftler da ist, läuft nicht mehr alles so richtig rund. Erst das Boot und die Explosion, der Strom oben. Und jetzt funktioniert der Pieper auch irgendwie nicht mehr. Zumindest versucht Trent, ihn zu benutzen und nichts passiert. Bei dem Versuch, den Mutterhai einen Abstrich aus dem Mund zu nehmen, wacht sie plötzlich auf. Ein Unglück wird so gerade eben verhindert. Genau, doch der nächste Vorfall lässt nicht lange auf sich warten. Oben gibt es eine Explosion, dann ist auch noch der Aufzug im Eimer und die Haie sind völlig außer Kontrolle. Mutterhai Bella ist irgendwie sauer und sabotiert die komplette Anlage. Die Außenhülle wird beschädigt und wir haben die erste Leiche. Augenblick! Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn alle Haie da draußen in der Lagune schwimmen, wer hat dann Crack getötet? Mein Gott! Ich weiß warum. Was meinen Sie? Bella ist nicht mehr schwanger. Das waren nämlich die frisch geschlüpften Kinder. Diese sind durch die Behandlung von Durant, und also die Behandlung der Mutter, sowas wie Super Piranhas auf Steroiden und sie haben es auf sämtliche Forscher abgesehen. Aber es war eine gute Entscheidung und ich mag diesen Mut. Logischerweise bricht daher etwas Panik aus. Die Idee ist nun, dass der bärtige Mike in so eine Art U-Boot-Scooter taucht, dann nach oben an die Oberfläche gelangt und von dort irgendwie Hilfe holt. Die Aktion dauert ehrlich gesagt nicht besonders lang und funktioniert auch überhaupt nicht. Mike wird sofort attackiert und Trent kann ihn so gerade eben noch retten. In einer total genialen Szene wird Mike erst reanimiert, was sehr lange dauert, aber er schafft es wieder zu leben, nur um dann 5 Sekunden später spektakulär den Kopf abgebissen zu bekommen, was übrigens extrem geil aussieht. Auf jeden Fall. Ja. Tja, so viel dazu, also haben sie Mike ganz umsonst gerettet. Als Reaktion auf diesen Vorfall rastet Misty aus. Haben wir noch irgendwo mehr Waffen, Knüppel, Speere, Harpunen oder Strychnin-Nitrate? Sie hat sich ich habe nur eine Leuchtpistole im Boot. Für 200 ausgerechnet, Euro, Sie wollen so etwas tun? Sie haben Ihr bisheriges Leben doch ganz und gar dem Schutz der Haie gewidmet. Ich zeige den Menschen nur, dass Haie keine Monster sind, aber Sie haben Ihre Haie in fürchterliche Monster verwandelt. Aufgesetzt gestern, wollte ich eigentlich freimachen. Ging aber nicht, weil ich das stimmt. Wieder mal Durant will aber trotzdem immer noch seine Forschung behalten und macht sich immer weniger Fans in der Gruppe. Was jetzt passiert, ist eine Reihe der Ereignisse. Irgendwie kommt es zu einem Druckabfall, dann kommt es zu einer Explosion und plötzlich ist alles unter Wasser. Und irgendwie werden alle in verschiedene Gänge gestreut, wo sie dann sind. Der eine blauer Gang, ein grüner Gang, roter Gang. Man kommt da nicht mehr so richtig mit, finde ich. Misty und Trent retten sich in einen Gang und diskutieren noch etwas über Ethik, bevor sie weiter durchs brusthohe Wasser warten. Die Gruppe wurde aufgeteilt und ist nun in diversen Einer- und Zweier-Teams unterwegs. Durant ist alleine, natürlich. Und da merkt er, irgendwie geht es ihm gerade nicht so gut und wir merken, er ist definitiv drogenabhängig. Kurz nach dem nächsten Schuss trifft er wieder auf Misty und Trent. Wir müssen dahin, wo die Luftfilter eingebaut sind. An die Oberfläche kommen wir dann durch den Luftschacht. Was? Und wie? In dem Schacht ist zur leichteren Wartung eine Leiter eingebaut. Schön, dass wir das auch mal erfahren. Zum Glück bin ich hier, oder? Wir gehen nicht ohne die anderen. Die anderen haben deutlich weniger den Durchblick. Daniel zum Beispiel sucht eigentlich die ganze Zeit nur Leslie, die schon längst in unseren Augen tot ist. Und er versucht währenddessen eigentlich nur, nicht von den Haibabys gefressen zu werden. Aaron und Josh geht es ähnlich. Und wir haben dann da noch zu Ende drehen. George können. Erwischt es dabei leider in der Dusche einer der Kabinen. Misty und Durant streiten sich, wer hier der Böse ist. Und Trent findet einen kleinen Ausgang. In diesem versperrt Durant die Tür hinter sich so, dass Misty ausgesperrt bleibt. Sie muss einen anderen Weg finden. Durant will eigentlich nur sich selbst und seine Forschung retten. Der Einzige, der wirklich was dagegen tun kann, ist Trent. Hauptsache, das Projekt durchziehen. Was? Solche Schweine wie Sie, die kenne ich aus der Armee, wo Soldaten nur Figuren auf einem Schachbrett am Sein sind. Deswegen bin ich da auch schnellstens wieder raus. Der nächste Krieg ist bereits da. Also kommen Sie wieder an Bord. Ja, was für ein Krieg denn? Die Menschen gegen die Maschinen. Ach, das ist doch paranoid zu denken, dass die Maschinen, Raketen oder Computer uns am Vernichten sein werden. Misty mit dem großen Ausschnitt findet einen Raum, wo sie allerhand Gedöns einpackt, während Trent und Durant oben sich streiten und sich inzwischen auch oben angekommen sind und versuchen, per Funk Hilfe zu holen. Misty nutzt ein gefundenes Schweißgerät to go, um kurzerhand eine Stahltür zu öffnen. Genau dort trifft sie auch auf Daniel und Aaron, die irgendwie zueinander gefunden haben, bekämpft noch ein paar Haibabys mit dem Schweißgerät unter Wasser und macht sich dann ebenfalls auf den Weg zum rettenden Schacht nach oben. Oben gibt es unterdessen ein Drama. Trent nimmt Durant so eine Art Masterschlüssel ab, als Aaron und Daniel oben auftauchen. Doch Daniel wurde auf dem Weg dorthin leider halbiert und schafft es nicht. Damit wir dann eben Misty hat sich für den Umweg durch das Becken entschieden und ist nun auch an der Oberfläche, allerdings umringt von Haien, denn sie ist ja durch das Becken oben ins Wasser geschwommen. Sie schafft es nur so gerade. Die Küstenwache, bevor sie ausrückt, das fand ich auch ziemlich geil, schickt erstmal nur eine Drohne, um zu gucken, ob da wirklich was los ist. Diese wird natürlich sofort von Bella verspeist. Jetzt reißt auch noch die Verankerung der Station und wird leider sinken. Der einzige Plan ist nun, zu einem Boot rauszuschwimmen und damit irgendwie versuchen abzuhauen. Das ist natürlich nicht ganz unriskant und geht auch nicht ganz ohne Opfer. Durant, der hat es aber auch verdient. Und ganz ehrlich, das ist eine der besten Hai-Tod-Szenen aller Zeiten. Wahnsinn. Das Traumpaar Trent und Misty muss nun versuchen, zusammen mit Aaron irgendwie aus dieser Lagune zu entkommen. Ob das gelingt, muss dann immer wieder jeder selber rausfinden. Was sagen wir zu dem Film, Jörn? Ja, also es ist ganz klar der Versuch einer Fortsetzung von Teil 1, aber es ist nicht wirklich gelungen, ehrlich gesagt. Der Versuch einer Wiederholung von Teil 1. Ja, also wir sehen eine ganze Menge Sachen, die schon in Teil 1 funktioniert haben, aber nur schlechter, finde ich. Also sie haben es so gemacht, dass sie natürlich auch wieder eine Puppe gebaut haben, damit die Schauspieler irgendwas haben, mit dem sie interagieren können, damit es leichter wird. Aber diese Puppe sieht halt einfach scheiße aus und kann halt auch nichts. So wie beim ersten Teil, wo das ja richtig ferngesteuerte Maschinen waren, die sich wirklich bewegt haben, brauchtest du hier einen Puppenspieler, der auch letztlich nur die Klappe bewegt hat, mit dem das Maul auf und zu ging und so. Und es war alles irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ansonsten halt sehr viel CGI, die größtenteils ganz okay aussah. Da ist dann auch keiner. Also ja, Budget hatten sie auf jeden Fall. Ja, klar. Also das ist wahrscheinlich auch das Problem, genau wie du sagst, weil früher hatten sie gar nicht die Möglichkeit, CGI zu benutzen. Genau. Und jetzt haben sie die Möglichkeit und deswegen müssen sie sich nicht mehr so viel Mühe geben mit den Puppen und was nicht alles. Ne? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sogar inzwischen günstiger, eine okaye CGI hinzubekommen, als so eine aufwendige Puppe zu bauen. Vermutlich, ja. Und das ist halt das Hauptproblem, schätze ich mal. Beim ersten Teil haben sie 8 Monate allein an der Puppe gebaut. Und dann kriegst du doch, schätze ich mal, heutzutage in einem Vierteljahr die CGI hin. Ja, vermutlich. Gerade weil es ja nicht das erste Mal ist, dass ein Hai-Film irgendeine Animation braucht. Genau. Ja, ansonsten fällt natürlich auf Misty, die, egal was sie anzieht. Misty mit dem magischen Ausschnitt. Sie kriegt das nicht bis oben hinzugezogen, den Reißverschluss. Und aus dramaturgischen Gründen muss sie, wenn sie Aaron rettet, muss sie sich natürlich danach erstmal trockene Klamotten anziehen. Ja. Und wie das immer so ist, wenn man trockene Klamotten anziehen will, muss man die nassen erstmal ausziehen und das ist also wieder eine dieser Porno-Einstellungen irgendwie. Ne? Also sie hat wohl für den Film, ist sie extra nochmal ins Sportstudio gegangen Und damit sich das auch gelohnt hat, haben sie da auch extra eine gute Minute für aufgewandt. Ich meine, was soll man sagen? Die sieht ja auch top aus. Ja, ohne Frage. Aber haben wir ja schon besprochen, das ist der erste und größte Filmfehler. Das Geld reinlegen, irgendwie Gummihand. Und dann wird jemand vors Bein treten, aber nicht viele Wissenschaftlerinnen sehen so aus. Die klassische Wissenschaftlerin hat keinen Modelkörper. In High-Filmen ja schon. Da ist es ja relativ regelmäßig so. Also das ist schon genre-immanent. Oh. Ja. Meine, ja. Tüte wieder fallen und haben dann die Hände. Ja, aber es ist tatsächlich so eine wunderbare Szene, wo sie im Gesicht alle darum streiten, wer nun rausschwimmt, ne? Ja. Und Mike das dann macht, aber sie hat in der Zwischenzeit sich auch schon so einen Neoprenanzug knapp und der geht leider nur knapp bis über den Bauchnabel zu. Das und ist auch echt ärgerlich. Presst da alles zusammen und man guckt eigentlich die ganze Zeit nur dahin. Ja. Also damit wollten sie, glaube ich, so ein bisschen ablenken, habe ich das Gefühl. Ja. Und von der ganzen Menge mussten sie da ablenken. Und dann fällt ihr so das ein war, Stück ins Putenfeld. Also da sind einfach ein paar Sachen, die mich, ja, also erstmal geht schon, also fangen wir vielleicht wirklich einfach vorne an, noch lange bevor Misty, was ich gut fand, war zum Beispiel auch diese Kritik am Shark-Finning, also dieses Flossenabschneiden, dass sie das halt, also erstmal stellen sie die Fischer so als die letzten Vollassis dar und dann stirbt ja auch der eine Fischer genau so, wie sonst der Hai stirbt, dem die Flossen abgeschnitten werden, weil er versinkt und hat einfach keine äußeren Extremitäten mehr. Also Beine und Arme sind alle weg. Nur noch ein Rumpfi. Genau. Und er hat auch so einen leicht ratlosen Blick, als er dann gegen Meeresgrund schwimmt. Das meinst du nicht, er ist schon tot? Dieser ratlose Blick ist möglicherweise einfach tot sein? Ich hatte den Eindruck, dass er die Luft anhält. Ja, weil der Schauspieler das machen muss. Ach so. Ja, okay. Nee, war mich auch nicht ganz sicher. Aber es wäre natürlich... Kommt natürlich raus. Ist cool, sozusagen, wenn es so wäre. Genau. Weil er ist das größte Arschloch von den beiden. Der andere hat ja noch ein bisschen Anstand gehabt. Genau. Ja, der hat ihm auch, also der hat sich auch schwer abgefeiert, dass sie jetzt halt schon wieder eine Flosse abgeschnitten haben. Aber der wollte halt dann zumindest auf die Anweisung hören und wieder reinfahren. Ja, genau. Der war so zumindest der vernünftigere von den beiden. Kam eigentlich der Funkspruch von dem, der muss ja von der Station gekommen sein, ne? Weil die haben ja auch diese gelbe Pistole abgeschossen. Ja, das war Trent. Ja, wenn sie diese gelbe Pistole sehen können, dann sind sie zu nah dran. Also ich glaube, das ist der Funkspruch und die Pistole, das war beides Trent, der entdeckt hat, so, hier sind irgendwo die Haie draußen und das könnte da hinten ein Schiff sein. Die warne ich jetzt mal. Irgend sowas. Aber sowohl das Fischerboot als auch das Gummiboot, auf dem Trent unterwegs waren viel zu klein, um wirklich weit draußen zu sein. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Man sieht immer nur Wasser, Wasser, Wasser, kein Land in Sicht. Genau. Also es muss irgendwo Tiefsee gewesen sein. Ja. Auch die Station ist ja relativ tief, wobei die sich sehr schnell hoch und runter bewegen, Leute. Ja. Schöne Trauung. Und mit den Booten fährst du nicht so weit raus. Nee, also, das sehe ich auch so. Das war wirklich so zum Heringangeln. Ja, genau. Und dann natürlich die Maulwurfhaie. Es sind ja, die Bullenhaie haben ja Maulwurfqualität. Die schaffen es, sich unter diesem elektrischen Zaun durchzubuddeln, um da den ihren Käfig zu verlassen. Ja, weil sie so intelligent sind. Ach so. Wieder raus, ist durch die Gegend geflogen. Ja, sonst wären sie ja nicht drauf gekommen. Ja. Im Altarraum. Ja. Aber wie kriegen sie das denn hin? Durch den gesamten Kirchen. Der Hai an sich, er hat ja keinen Daumen, mit dem man eine Schaufel beispielsweise festhalten könnte. So. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, vielleicht hat er es ja mit der Nase gemacht. Irgendwie sowas. Oder sie haben sich ihren Freund aus der Hammerhai-Abteilung geholt und der hat so ein bisschen quer geschaufelt. Sowas muss es ja wohl gewesen sein. Ich fand auch diesen Zaubertrank von Durant irgendwie. Benni versucht gerade hier noch die Geste nachzumachen, wie die Haie vielleicht den Tuttel hingekriegt haben. Ich kann es nicht beschreiben, bevor ihr fragt. Durants Zaubertrank. Auch so eine merkwürdige Geschichte. Also er hat irgendwie so eine Art Buch, in dem er diese Fiolen da versteckt. Genau. Und das sind so solche kleinen Fläschchen, so wie Parfümproben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und ja, einfach so langgezogene Marmeladengläser, die geschrumpft wurden. Ja, irgendwie sowas. Und da ist halt irgendeine Flüssigkeit drin mit so Glitzerpartikeln. Die muss er dringend schütteln. Und dann trinkt er die aus und wird dann auch, also dann, das spielt er auch einfach scheiße. Ja, furchtbar. Und dann haben sie diese komischen Effekte, die da drüber kommen, ne? So hier diese Matrix-Schrift oder was auch immer da kommt. Genau. Ja. Um zu zeigen, dass gerade bei ihm was genetisch manipuliert wird durch diesen Drogensaft. Ja, und dass er halt irgendwie, dass seine Intelligenz jetzt irgendwie voll ans Fliegen kommt. Ne? Das ist ja auch gerade irgendwie so ein Ding. Entschuldigung, ich habe gerade gemerkt, dass es sich gar nicht besonders lohnt, wenn man ein Headset aufhat, sich wegzudrehen zum Rülpsen. Ja. Weil zu Hause mache ich halt, drehe ich mich vom Mikro weg und hier ist es. Seien Sie dabei. Wenn ihr auch nächstes Mal wieder was lernt. Heute Bier. Ist da Kohlensäure drin? Was? Ich bin hier noch beschäftigt. Lassen Sie mir mal 30 Sekunden das Geld daraus sammeln. Vielleicht sollte ich mal so einen Drogencocktail trinken, damit ich auch ein bisschen Intelligenz abkriege. Ich habe dich unterbrochen. Ja, also das war eigentlich schon fertig. Ich fand, also er hat es einfach schlecht gespielt. So weit aufgerissene Augen, ist immer total paranoid und zuckt so komisch. Also der sah für mich, also wenn diese Effekte nicht gewesen wären, hätte ich nicht geschnallt, dass er dadurch intelligenter wird. Das hätte auch alles andere sein können. Also, das habe ich auch erst geschnallt, als er das kurze Zeit später allen erläutert hat, was er mit den Drogen macht. Genau. Ich dachte einfach nur, er zieht sich irgendwas rein. Und aber als dann diese Zeichen kamen, dachte ich schon so, aha, das wird wahrscheinlich das gleiche Zeug sein, was sie in Haien geben. Da wussten wir ja noch nicht, dass sie intelligenter macht. Genau. Wir dachten ja immer noch, und das wird auch nie erklärt, wir dachten ja nur, dass er sie irgendwie manipuliert. Ja. Warum reagieren sie denn auf diesen Pieper? Es wird nie erläutert. Das wird nicht erklärt. Also er sagt, mit den Drogen macht er sie intelligenter. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Aber wie macht er denn diese Fernsteuerung? Keine Ahnung. Ja, das wird nie erklärt. Das ist einfach nur total zusammenhangslos. Irgendein Scheiß manipuliert dies, das, Pieper, hast du nicht gesehen. Und diese ganze Forschung, ich meine, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber es bietet sich gerade an. Warum macht er das an Haien? Das ist der größte Unfug. Er will das ja für einen Menschen nutzen. Warum probiert er das an fucking Haien aus und nicht an irgendwelchen Hamstern? Ja. Warum nicht an einem ungefährlichen Tier? Oder ein Tier, was uns ähnlich ist, uns Menschen. Ja. Also nicht, dass ich pro Tierversuche wäre, aber wenn er das so macht, gibt es Tiere, die weiter entfernt von uns sind, genetisch als fucking Haie, ja, wahrscheinlich. Aber ja, eine Menge, aber das ist ja... Gibt es ja noch was dazwischen? Ja, und warum, also wenn man ein Mittel entwickelt, das die Evolution anschiebt, das höhere Intelligenz hinbekommt, warum sollte man das an einem Tier testen, das uns potenziell gefährlich werden kann? Wo es schlecht wäre, wenn das intelligenter wäre. Lass es doch einfach an netten, sympathischen Tieren testen, wie Pandas oder Quokkas, die keinem irgendwie was zuleide tun, sondern die einfach nur da sitzen und sagen, hallo, ich bin das größte Nagetier der Welt. Sowas, weißt du? Vor allem, wir wissen ja aus der Vorlesung von Frau Doktor Schieß mich tot, dass ja gerade die Bullenhaie nun mal die einzigen sind, wo sie sagten, ja, die sind ein bisschen aggressiver und haben auch einen festeren Biss als weiße Haie. Und das Chaos ist ja vorprogrammiert. Es wird nie erklärt, warum er das unbedingt an Haien machen muss. Ja, das ist einfach nur dumm. Das ist wirklich ein Selbstmordkommando noch und nöcher. Ja, also er sagt ja irgendwann, dass es auch wesentlich damit zusammenhängt, dass sie Antikörper von Haien benutzen. Das ist ja auch alles schön und gut, aber das Mittel dann wieder, wenn es fertig ist, in den Hai zurückzuspritzen, das ist halt Quatsch. Genau. So, und an der Wirkung bei ihm merkt man ja, dass es anscheinend auch nicht so gut funktioniert. Nee, also bei den Haien ja an sich schon, immerhin können sie ja mit einer Schaufel umgehen, aber, aber bei ihm scheint es ja nicht zu wirken, weil der Typ wird immer dümmer. Ja, absolut. Der wird immer sturer, der ist abhängig von dem Scheiß und trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen. Ich meine, der hat sich nur, diese Wissenschaftlerin, Misty, hat er sich nur geholt, um zu fragen, was eigentlich mit den Tieren los ist. Und sie sagt, die ist schwanger. Und das war's. Das war ihre komplette Aufgabe. Ja. Also, wie dumm ist das denn? Und dann findet er sie voll scheiße und ist die ganze Zeit gegen sie und versucht, sie umzubringen. Ja. Also intelligent ist der nicht. Nee, der ist alles andere. Also, Vollidiot. Und der hat ein echtes Problem mit KI. Ja. Das war beim Gucken, das war ein fantastischer Moment, als Durant angefangen hat, über die Risiken von künstlicher Intelligenz zu schwadronieren, ist Benny hier fast von der Couch gefallen vor lauter Entsetzen. Das ist der größte Schwachsinn, den man überhaupt erzählen kann. Echt so, ey. Der hat so einen Bullshit gelabert, ey. Wahnsinn. Ja. Also, war das KI oder war das noch irgendwas, eine andere Ausartung davon? Aber hier hat er... Aus IT-Sicht halt den größten Bullshit erzählt. Ja. Überhaupt. Und so richtigen paranoiden, so Angstmenschen. Also Aluhutkram. Ja, also, ja, genau. Ja. Das trifft es ganz gut. Wirklich so richtig. So. Computer machen unser Leben kaputt. Genau. Fehlt nur, dass er AfD wählt. So. Ja. Echt so. Ja, nichts darf sich verändern, weil alles andere ist böse. Genau. Oh, solche Leute, ey. Die würde ich auch gerne mit Bullenhaien einsperren, solche Leute. Ja, aber die bauen halt auch Stationen, die so scheiße gesichert sind, dass es ausreicht, ein Gummiboot gegen so einen Generator zu drücken und alles geht an den Arsch. Ey, ganz ehrlich, diese Station, was ist das? Oben sieht es aus wie die Reste von Empire of the Sharks. Ja. Also einfach nur zwei lange Balken, eine kleine fucking Hütte, eine Mini-Hütte, mhm, und dieser Generator und Schlauchboot. Und ja, unten ist das Imperium aus Metall. Und irgendwo müssen sie ja diesen Fahrstuhl verbaut haben. Ja, und der Fahrstuhl, der muss ja in der Hütte sein. Der kommt in der Hütte raus. Die ist ja nicht mal 2 Meter hoch. Nee. Das ist der größte Schwachsinn, dieses Ding. Also ein Fahrstuhl funktioniert ja so, der wird ja von oben gesteuert, nicht von unten. Na, dieser heißt, Fahrstuhl der nicht. Womit fliegt er denn? Ja, mit Hydraulik. Der pumpt Wasser von unten in den Aufzugsschacht und der schwimmt sozusagen. Genau. In der Art. So funktioniert es. Also jeder, auf gut Deutsch, jeder Aufzug braucht einen Motor. Und das sind so, wenn man sich mal so Familienhäuser anguckt, Mehrfamilienhäuser, das sind immer die Kästen, die oben auf dem Dach sind. Mhm. Das ist meistens der Motor und die Lüftungsanlage für den Aufzug. War bei dieser Holzhütte nicht mit dabei, aber ein riesiger Aufzugsschacht, der auch innerhalb von Millisekunden hoch und runter fährt, weil sie treffen oben zum ersten Mal aufeinander. Dann sagt er, wir treffen uns gleich unten, da erzähle ich euch, hallo, ich bin euer Freund Kevin. Nee, heißt nicht Kevin. Karl. Ich muss an Kevin denken, weil Kevin Durant ist einer der besten Basketballer der Welt und Superstar und dies, das. Und dann fahren sie wieder ganz schnell hoch, um Aaron ins Wasser zu werfen. Guck mal, hier funktioniert ganz gut mit den Haien. Dann fahren sie wieder runter, um das Aquarium auszuprobieren. Eigentlich wollte der denen zeigen, was er für einen tollen Fahrstuhl hat. Genau. Das hat nur keiner gemerkt. Und keiner. Immer in die Hütte, er ratet niemals, was da drin ist. Deswegen war der auch so sauer am Schluss, weil keiner ihn für seinen Fahrstuhl gelobt hat. Andererseits ist der Fahrstuhl natürlich auch sofort mit dem Generator kaputt gegangen. Direkt, ja. Also, das Erste. So, was passiert ist, wir sehen in Großaufnahme das Schlauchboot, wie es an dem Ballonfender von dem Steg immer so ranböppelt und immer so ein bisschen weggetrieben wird von den Wellen. Und dann kommt so eine Haiflosse und schneidet quasi mit sich, also mit der Haiflosse schneiden die Haie das Seil durch, mit dem das Boot befestigt ist. Und dann sieht es so aus, als würden die Haie das Gummiboot gegen den Generator schieben. Super langsam allerdings. Super langsam und es kommt eben mit so einer unendlich langsamen Geschwindigkeit an. Und stößt wirklich so puck, gegen den Generator. Der beult sofort ein, explodiert, 5 Ölfässer fallen um, da läuft hektoliterweise Benzin aus diesem einen Fass. Also das war nicht nur ein Fass, was da. Das war ein Fass mit doppeltem Boden. Genau. Das lief noch aus, als ein Trend irgendwann oben ankam. Ne? Genau. Also das war schon ein paar Minuten am Start. Und dann war aber auch sofort der Lift weg. Ja, als erstes. Da hat's kurz, unten hat es kurz geblitzt. Eigentlich würde man ja denken, der Generator ist für alles zuständig. Ja. Und eine sehr sichere Variante. Dafür war er sehr klein. Und da hat nur kurz was geblitzt und dann hieß es Aufzug kaputt. Und hat aber keiner so wirklich darauf reagiert. Irgendwie. Aber wie ist denn auch Trent hochgekommen dann? Ohne Aufzug. Dam, dam, dam. Das ist eine gute Frage. Ja. Aufzug kaputt? Hydraulik. So. Keine Ahnung. Da ist noch so ein offenes Ende. Die haben ja, also man würde ja denken, dass mit diesen Benzinfässern irgendwas ist. Muss ja einen Grund geben, warum die umkippen. Ich dachte erst so, naja, vielleicht kriegen sie den Generator wieder hin und nachher haben sie nicht genug Strom, weil sie nicht genug Benzin haben oder so. Was ja auch Quatsch ist. Und das läuft dann ja ins Wasser und die sagen so, oh, ja Mensch, und wenn das ganze Benzin ins Wasser läuft, unten sind ja die Stromleitungen, wo ich auch schon dachte, hä, was soll das denn? Das ist so wie dumm. Soll denn das, in irgendeiner so Form miteinander reagieren? Ja. Und das wird auch nie wieder angesprochen. Das verläuft einfach so. Ja, es fängt das ja sind so viele Sachen, die angesprochen werden oder gezeigt werden, die dann einfach im Nichts verlaufen. Ja, irgendwann fängt das oben an zu brennen. Aus irgendeinem Grund explodiert der Generator ja dann. Mhm. Und dann brennt es auch die auf der Wasseroberfläche. Aber das ist es dann halt auch. Genau, da passiert eigentlich nichts. Genau. Das gibt keine Konsequenzen dafür, dass das Benzin ausgelaufen ist. Nee. Bescheid. Ja, muss man wirklich sagen. Also auch die CGI war wirklich okay, habe ich mir nochmal an noch einer anderen Stelle aufgeschrieben. Aber die Puppe sah halt einfach scheiße aus. Und bei den Babyhaien musste ich die ganze Zeit an Piranha Sharks denken. Ja. Auch ein großartiger Film, den wir hier schon länger besprochen haben. Und es stimmt, dass Bullenhaie lebendgebärend sind. Das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Das hat Jörn live recherchiert, während wir gesehen haben, dass das Tier schwanger ist und danach nicht mehr und da mindestens 15 Tiere rumschwammen. Genau, also es sind, die werfen 1 bis 11 lebende Jungtiere und das waren definitiv mehr, die da zur Welt gekommen sind, aber Bella ist ja auch genmanipuliert und so weiter. Und was ich auch mochte, die Geräusche von den Babyhaien. Ja, sofort. Haie, Haie müssen immer Geräusche machen und die sind viel zu klein, um zu grölen, zu grummeln. Deswegen machen die so. Ja, die klangen wie ein kranker Papagei. Ist so. Genau, richtig. Genau. Ja, und dann kam Möpsi Calhoun mit ihrem großen Auftritt. Misty heißt die. Möpsi Calhoun. Und hatte dieses Schweißgerät dabei. Ja, Wahnsinn. Und also Wahnsinn. Du siehst sofort, keiner in dem ganzen scheiß Filmteam hat jemals ein Schweißgerät in der Hand gehabt. Ich auch nicht. Aber wissen auch nicht, was man mit dem Schweißgerät so macht. Ja, also ich weiß aber, ich habe genug A-Team gesehen, um zu wissen, dass man nicht einfach eine gelbe Flamme 2 Sekunden über eine Stahltür wedelt und dann ist die aufgeschweißt, sondern man kann ja ein Loch reinbrennen oder man kann ja, das A-Team macht das ja ständig, ja. Wenn die keine Säge haben, dann nehmen die einen Schweißbrenner und dauert nur ein bisschen länger. Genau, machen halt das Eisen kaputt. Sie zieht einmal rüber und dann ist da ein fetter Schnitt drin. Genau, der ihr ja dann aber auch zum Verhängnis wird. Sie kriegen zwar die Tür auf mit dem Zugang zu dem Luftschacht, wo die Leiter drin ist, aber sie kriegt halt mit dem Schweißgerät nicht alle Babyhaie gekillt. Gar kein eigentlich. Sie verscheucht die nur so ein bisschen, ja, oder? Auf jeden Fall sehen wir sie fluchen. Dann schwimmen die Haie durch diese Öffnung in der Stahltür und sie schafft es dann aber, sich zu retten. Also das ist auch etwas, das ich nicht verstanden habe, warum sie nicht gebissen wird. Weil die alle hinter den beiden Typen her waren, oder was? Ja, wo die nachher hin waren, frage ich mich auch. Und was ich mich auch frage, woher sie plötzlich die volle Tauchermontur hatte, die übrigens dann plötzlich geschlossen war. Nee, die hat sie zusammen mit dem Schweißgerät, hatte sie so eine kleine gelbe Flasche mit Mundstück, die hatte sie dabei, das hat sie mitgenommen. Okay, weil sie ja plötzlich unten durchs Aquarium, also durch diesen Swimmingpool schwimmt, wie auch immer sie da so schnell hingekommen ist, weil das Ding eigentlich einen ziemlich großen Eindruck macht und die war dann plötzlich unten und dann ist sie ganz schnell hochgeschwommen, das geht ja auch meistens, wissen wir alle, beim Tauchen ist das Einfachste, ganz schnell hochschwimmen. Ja. Ne? Auch das Ungefährlichste. Kann gar nichts passieren. Genau. Und dann ist sie plötzlich an der Wasseroberfläche. Und das finde ich total unspektakulär, wie sie plötzlich da auftaucht. So. Ja. Nach dem Motto, hey, das hättest du ja auch mal früher doch machen können. Hey Jungs, na, auch schon oben? Bin auch hier. Ja. Und Daniel so, ja, ich bin auch hier. Ein Teil von mir zumindest. Auch geil, dass er von der Hüfte, also vom Bauchnabel abwärts eigentlich weg ist. Und das aber keiner merkt. Und sie heben ihn aus diesem Luftschacht raus. Da hängen noch echt fiese Gedärme runter. Ja, was auch echt gut aussieht. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und er sagt dann auch noch irgendwie so einen doofen Satz. Ja, er sagt so, jetzt kannst du leben, sagt er zu Trent. Ja. Weil sie sind ja gemeinsam da hoch. Und nicht zu Trent, Daniel, zu Josh. Aaron. Ja. Den Nerd halt. Genau. Und Daniel hat ja unten seine Frau vor seinen Augen sterben sehen. Genau. Und dann war, er wollte unten auch, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt leben. Er meinte, ich bleib hier. Und sie mussten ihn davon überreden. Ja. Auch so eine richtig dämliche Szene, wo sie ihn zulabern. So, nee, komm, mach mit. Und so, Leben ist geil. Und wie er die letzten Meter da hochkommt, das muss ja wirklich nur Armkraft gewesen sein. So, ich tu mal so. Also, dann war er halbiert. Hm. Unten weg. Ja. Auch knochenmäßig war da nicht mehr viel los mit ihm. Nö. Also, das haben die Haie, die haben ganze Arbeit geleistet. Kein Rückgrat bewiesen. Ja, so ist es. Und dann kam die beste Szene. Oh ja, die wollten wir besprechen, natürlich. Klar. Den Tod von den längst überfälligen Tod von Karl. Herrn von Karl Durant. Ich will die ganze Zeit Kevin Durant sagen. Ich weiß. Richtig geil. Wir saßen hier, haben uns angeguckt und gesagt, das war vielleicht die beste Todesszene in einem High-Film, die wir gesehen haben. Weil das auf jeden Fall. Nicht nur war das CGI-mäßig und von der ganzen Aufmachung und auf die Art und Weise, wie er gestorben ist, geil, sondern ich fand es auch cool, wie sie mit dem Zuschauer gespielt haben, indem der Hai auf ihn zuschwimmt und er irgendwie den Hai so anschreit und der dann kurz vor ihm abbiegt und sagt, ja, ich bin der Meister der Haie. Genau, also er sieht. Und dann kommt der Hai von unten und. Genau. Ah. Also er schwimmt noch in dem Wasser, versucht da ins Boot zu kommen und dann kommt Bella. Genau. Der Alpha-Hai. Und Karl taucht ab, guckt Bella in die Augen aus einigen Metern Entfernung, schreit unter Wasser. Wir hören das auch deutlich, dass er schreit. Und Bella taucht ab. Und er, wie du sagst, er freut sich wie verrückt und dann kommt Bella von unten, hebt ihn richtig aus dem Wasser raus und er fliegt so auf die Kamera zu und dann im höchsten Moment des Fluges, wo er so ein bisschen stillsteht, bevor er wieder runterfällt, da siehst du richtig, wie Bella dann nochmal mehr zubeißt. Genau. Also das ist wirklich. Und dann spritzt so ein bisschen Blut auch an die Kamera, aber nicht, dass es dumm aussieht, sondern sieht echt gut aus und spritzt so ein bisschen weg und er ist voll entsetzt. Ja. Da kann er gut entsetzt gucken, wenn das er Drogen nimmt, nicht. Ja. Ist ja auch eigentlich ein guter Schauspieler, der ist ja auch bekannt. Ja, aber er hat das trotzdem nicht gut gemacht, fand ich, über weite Strecken. Ja, richtig. Ja. Und der der ist dann halt passé und das sieht super geil aus. Bella schmeißt sich dann noch so ins Wasser und wir waren wirklich so, boah, geil. Ja. Das sah richtig cool aus. Das war echt. Überhaupt die Todesszenen, die haben sie gut gemacht. Bis auf wo Leslie stirbt. Da sind die ja Daniel und Leslie durch diese Tür getrennt, ne? Genau. Und er schaut ihr in die Augen und sie ihm so, fuck, hier kommen die kleinen Haie. Ja. Und dann fressen die sie auf und sie taucht nochmal auf mit so einem halben Zombie-Gesicht. So, Ja, sie knabbern sie halt immer nur an. Also ich fand die Babyhaie war ein schöner Effekt für den Film. Das hat den Film, glaube ich, wirklich nochmal vorangebracht, denn der wäre echt lahm gewesen ohne diesen zusätzlichen Faktor. Aber wir sehen halt nie wirklich, was die Babyhaie machen, sondern wir sehen halt die Viecher schwimmen und dann zuckt irgendwo jemand und dann siehst du halt manchmal noch so angenagte Körperteile oder irgendwas. Aber die Kills von den großen Haien, die fand ich ausnahmslos total großartig. Das sah richtig gut aus. Worauf ich da noch im Endeffekt drauf wollte, ist nämlich diese Whirlpool-Nummer. Mhm. Also die kleinen Haie, egal wo die aufgetaucht haben, haben ja das Wasser so aufgewirbelt. Mhm. Und bei dem Tod von Leslie, wo sie untergeht, sieht das danach einfach nur wie ein Whirlpool aus. Also als würden sie sich darum streiten, aber es sieht halt nicht aus, als wäre da irgendwas Wildes unter Wasser zu Gange, sondern es sieht aus, als würden Luftblasen aufsteigen. Mhm. Tun es wahrscheinlich auch. Ja. Und Haie stoßen keine Luftblasen aus. Das stimmt. Ja. Auch nicht, wenn man sie rückwärts zieht. Ja. Gerade dann nicht. Naja, dann erst recht nicht. Aber das, ja, wir haben wahrscheinlich keine andere Möglichkeit gesehen, das Wasser aufzuwirbeln, als wollten, das wären da lauter kleine Flossen. Andererseits, wenn sie sich schon anfangen und bauen da irgendwelchen Puppenkram und sowas, dann könnten sie halt auch irgendwie so ein, was weiß ich, Plastikwedel-Dingsbums hinbauen, finde ich. Ja, vor allem, wenn da so viel Action ist, wenn es nur unter Wasser ist alles. Ja. Dann ist oben auch gar nicht so viel los. Ja. Ein paar Wirbel. Ja. Aber wenn da richtig oben auch Radar ist, dann müssen auch Flossen rausgucken. Wenn das stimmt. Schon. Ja, genau. Naja, das waren jedenfalls einigermaßen vergnügliche 94 Minuten FSK 16. Ja, zu zweit geht's immer, ne? Ja, und mit genug Bier. Also wir haben ja auch wieder ein bisschen Craft-Bier-Vorräte vernichtet. Es ist ja auch schon spät. Gut. Wir haben es jetzt schon irgendwie 23:30 oder so. Echt? Ne? Stimmt. Viertel vor 12. Ja. Also wir haben auch... Es ist nicht unser erstes Bier, was wir hier verzehren. Es war schon ein langer Tag heute. Wir hatten schon Pizza und Bier und einen High-Film und manuell abgeschriebene Dialoge. Also besser kann ein Abend eigentlich nicht kaum laufen. So ist es. Wollen wir ehrlich sein. Ja, was sagen wir? Also ich fand ihn, ist in Ordnung. Nicht wirklich schlecht, aber auch optisch nicht ist er halt top. Ja. Also, nein, top nicht, aber ist schon gut. Wenn man gerade Deep Blue Sea gesehen hat, muss man nicht Deep Blue Sea 2 sehen. Nee. Weil das ist derselbe Film. Aber die Tatsache, dass sie ihren Neoprenanzug nicht zukriegt, macht den Film etwas sehenswerter als Kerl, der nur auf das eine guckt. Ja, und auf das andere. Also Mopsy Misty ist eigentlich sehr ansehnlich. Genau. Gut. Und Bella ist auch eine ganz hübsche. Das stimmt. Bella der Hai. Dann lass uns zu den Shark News kommen. Wir haben diverse Tweets von euch bekommen von einer Frau, der beim Haiefüttern ein Finger abgebissen wird. Und zwar war das eine Dame, die auf einer Bootstour unterwegs war und sich gedacht hat, es wäre eine total schlaue Idee, einen vorbeischwimmenden Hai mit der Hand zu füttern. Und so ein Hai findet halt alles erstmal spannend, was ins Wasser gehalten wird. Und hat dummerweise halt nicht nur das Futter erwischt. Völlig zu Recht von dem Twitter-Account Awards Darwin, also von den Darwin Awards. Nee, das war tatsächlich ein anderer, das habe ich dann später erst geschnallt. Und das war noch dümmer. Das war nämlich so eine Instagram-Schnitte, die für ein Fotoshooting ins Wasser gegangen ist, wo ganz viele Ammenhaie geschwommen waren und wollte da ein tolles Foto machen. Und selbstverständlich hat sie da einer von gebissen, in den Unterarm oder in den Oberarm. Ach, das war nicht dasselbe? Nee, das war nicht dasselbe. Ich habe das auch erst gedacht. Das war aber ein komplett anderes Ding. Und davon gibt es ein Video und das wird von Darwin Awards Twitter-Account verbreitet. Das fand ich sehr, sehr großartig. Danke Westkirchen, Andi, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat. Der Darwin Award ja sowieso eine der geilsten Sachen, die es überhaupt gibt. Genau, dann hatten wir noch vorhin schon mal erwähnt, es gab eine Hai-Sichtung im Mittelmeer. Ein weißer Hai wurde in der Nähe von Mallorca gesehen. Also das ist wieder... Das ist so ein Bildartikel, der so ein bisschen überspitzt. Noch nicht mal. Nein, das war die Baleareninsel Cabrera. Ist irgendwo in der Nähe von Malle. Und seit 30 Jahren gab es das nicht mehr, dass ein weißer Hai in spanischen Gewässern gesehen worden ist. Und die Bild schreibt natürlich weißer Hai vor Mallorca. Ist natürlich Quatsch. Ja, nur damit RTL wieder mehr DVDs von Hayanam auf Mallorca verkaufen kann. Genau, da hat uns übrigens Evil Dan Wallace darauf hingewiesen, dass der Algorithmus von Amazon gerade für Hai-Alarm auf Mallorca irgendwas zwischen 43,50 und 77,99 aufruft. Habe ich auch gesehen. Ja. Also du kriegst den Gebrauch für besagte 33 bis 40 Euro. Ja. Und neu halt von irgendeinem B-Händler. Genau. Für 79. Ja. Das ist krank. Ja, die gucken halt irgendwie, lassen halt algorithmisch nachgucken, wie viele es davon gibt und wie viele Leute sich dafür interessieren und daraus entwickelt sich dann offenbar der Preis. Ja. Und ja. durch so einen Artikel, ne? Genau. Da geben Leute ein High Alarm Mallorca und dann rums die Bums landen sie auf unserer Seite. Richtig. Genau. Dann waren zwei Sachen, die ich einfach sehr, sehr schön fand beim Filmgucken. Zum einen, das ist mir zugetragen worden, gibt es einen Sharknado-Moment bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ich habe die Szene nicht verstanden, weil es halt irgendwie auf Originalton war und eine Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Da ist eine Frau, die also sagt, ja, und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Sharknados überall und Agent Coulson erklärt ihr halt, dass das eben Entertainment ist. Aber viel schöner fand ich die Erwähnung bei Deadpool 2. Da gibt es ja Cable, der aus der Zukunft kommt, um irgendwie einen Mord von einem Mutantenjungen zu verhindern, damit der in der Zukunft nicht böse wird und Cables Familie tötet. Und als Deadpool rausfindet, dass Cable aus der Zukunft kommt, schüttelt er ihn und sagt, wie viele Teile von Sharknado gibt es? Das finde ich einfach ganz, ganz großartig. Das ist witzig, ja. Ja, das hat einen Heidenspaß gemacht im Kino. Ein Heidenspaß? Ah, gemerkt. Sehr schön. Ja, ich glaube, mehr haben wir gar nicht. Nö, wenn ich was übersehen habe bei Twitter, verlinke ich das nachher einfach noch in den Shownotes. Ja, genau. Wir waren da ein bisschen, als ich hier ankam und wir gegessen haben, den Film geguckt haben und gesagt haben, wir könnten jetzt ja mal aufnehmen, haben wir gemerkt, wir haben noch gar nichts vorbereitet. Wir müssen irgendwie noch ein bisschen Vorbereitung machen. Entsprechend sind die Daten für die High Alarm TV-Vorschau sehr aktuell. Die habe ich nämlich gerade eben aus dem Internet gezogen. Und zwar, ich mache das einfach komplett runter, ne? Ja. Ist auf Sci-Fi wieder Sharknado-Woche. Sharknado 1 läuft am 23. und 28.07. Also am 23. um 9.50 Uhr und am 28. um 7.20 Uhr. Sharknado 2 läuft am 24. um 9.45 Uhr und am 28.07. um 8.45 Uhr. Sharknado 3 läuft am 25.07. um 9.45 Uhr und am 29.07. um 6.30 Uhr. Sharknado 4 läuft am 26.07. um 9.45 Uhr und am 29.07. um 8 Uhr. Und Sharknado 5 läuft am 27.07. um 9.45 Uhr und am 29.07. um 9.25 Uhr. Noch davor, am 22.07. um 6 Uhr, läuft Three-Headed Shark Attack auf Sci-Fi. Es ist alles Sci-Fi übrigens, fast wie immer. Und Three-Headed Shark Attack wird auch noch wiederholt am 3. August um 9.50 Uhr und am 11. August um 7.15 Uhr. Dann haben wir zweimal Summer Shark Attack und zwar einmal am 2. August um 6 Uhr morgens. Da sind wir auf Wacken, da können wir nicht. Nee, stimmt gar nicht. Doch, sind wir. Doch, da sind wir schon. Und am 6. August um 6 Uhr auch nochmal. Am 3. August um 6 Uhr morgens und am 6. August um 9.45 Uhr und am 9. August um 6.10 Uhr zeigt Sci-Fi Empire of the Sharks. Dann gibt es am 9. August um 10, am 12. August um 6.10 Uhr und am 15. August um 6.05 Uhr Shark Shock. Und zu guter Letzt, da habe ich mich sehr gefreut, am 11. August um 6 Uhr morgens und am 17. August um 5.45 Uhr, da kann man ruhig mal vor aufstehen, auf Sci-Fi 90-210 Shark Attack in Beverly Hills, den wohl besten Film der Welt. Mit Sicherheit sogar. Und wir müssen mal irgendwie versuchen rauszufinden, weil, also es gibt ja so ein paar Szenen in diesem Film, die halt einfach ziemlich pornös sind. Ja, extrem. Und Also wenn sich irgendjemand sehr gut in der Pornoszene auskennt, bitte einfach mal Bescheid sagen, für welchen Film die dann noch gedreht haben. Das ist alles irgendwie sehr, sehr schräg. Ja, wirklich. Naja. It's a wrap. Ist es. Wir hören uns im September wieder, dann möglicherweise mit The Meg, vielleicht aber auch mit Sharknado. Lass uns das mal offen an dieser Stelle. Das lassen wir auf jeden Fall offen. Das wird auf jeden Fall einer von den beiden Filmen im September zu hören sein. Im August machen wir frei und ihr schwimmt nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.